Gottfried Keller, Der grüne Heinrich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ende des 21. Kapitels Der Schulmeister und sein Kind. Der Schulmeister spricht zu Heinrich. Freilich ist nun die Wahl eines Berufes das nächste und wichtigste, und wer weiß, ob nicht eure Bestimmung ist, gerade durch diese plötzliche Bedrängnis euch früher zu entscheiden, als sonst geschehen wäre. Gewiss habt ihr schon die Lust zu irgendeinem besonderen Berufe in euch verspürt. Diese Reden gefielen mir ausnehmend wohl, obgleich ich den ernsten moralischen Sinn derselben nicht sonderlich erfasste, so ergriff ich doch den Gedanken an eine höhere Bestimmung und Leitung Gottes höchst lebendig und dünkte mich glücklich, mich unter dem besonderen Schutze Gottes in meinen Neigungen zu wissen. Es ging mir ein heller Stern auf, und ich sagte unumwunden, ja, ich möchte ein Maler werden. Bei dieser Antwort stutzte mein neuer Freund fast noch mehr als bei dem früheren Geständnisse, weil er in seiner Abgeschiedenheit von allem Verkehre der Welt am wenigsten an dies Wort gedacht hatte. Doch er besann sich ebenfalls schnell und sprach, »Ein Maler? Ei, sieh, das ist seltsam. Doch lasset sehen. Es war allerdings eine Zeit, wo es Maler gegeben hat, welche von göttlichem Geiste erfüllt waren, welche den dürstenden Völkern einen Trunk himmlischen Lebens reichten in Ermangelung des lebendigen Wortes, das wir jetzt haben. Allein, so wie schon dazumal diese Kunst nur zu bald ein eitler Flitterkram der hochmütigen Kirche geworden, so scheint sie mir heutzutage vollends ohne inneren Kern und ein bloßes Gebaren der menschlichen Eitelkeit und Fratzenhaftigkeit zu sein. Ich habe zwar durchaus keine Kenntnis von den Künsten, wie sie jetzt so in der Welt praktiziert werden, kann mir aber desto weniger vorstellen, wie sich ein ernsthaftes und geistiges Leben dabei führen lässt. Habt ihr denn so große Lust und Geschick, allerlei unnützes Bildwerk zu verfertigen oder gar wohl Menschengesichter für Bezahlung abzubilden? Zuvörderst will ich ein Landschaftsmaler werden, erwiderte ich, und ich habe dazu allerdings große Lust und hoffe, der liebe Gott werde mir auch das Geschick geben. Ein Landschaftsmaler, das heißt merkwürdige Städte, Gebirge und Weltgegenden abbilden. Dieses scheint mir nicht so übel zu sein, da lernt man wenigstens die Welt kennen und kommt weit umher. Länder, Meere und allenfalls auch die Menschen dazu. Aber dazu gehört ein besonderer Mut und ein eigenes Glück, wie mich dünkt. Und vor allem soll meines Erachtens ein junger Mensch darauf denken, wie er im Lande bleiben und sich redlich nähren, auch seinen Mitbürgern sich nützlich und seinen Eltern dienstbar erweisen kann. Die Landschaftsmalerei, die ich im Sinne habe, ist nicht sowohl, was ihr hiermit darunter versteht, Herr Vetter, als etwas ganz anderes. Nun, und das wäre? Sie besteht nicht darin, dass man merkwürdige und berühmte Orte aufsucht und nachmacht, sondern darin, dass man die stille Herrlichkeit und Schönheit der Natur betrachtet und abzubilden sucht, manchmal eine ganze Aussicht wie diesen See mit den Wäldern und Bergen, manchmal einen einzigen Baum, ja nur ein Stücklein Wasser und Himmel. Da der Vetter hierauf nichts entgegnete, sondern auf eine Fortsetzung zu warten schien, fuhr ich fort und geriet nun meinerseits in eine ordentliche Begeisterung und Beredsamkeit hinein, der zwischen Sonnenglanz und Waldesschatten schwebende See ruhte majestätisch vor den klaren Fenstern. Von fernem Bergesrücken schienen einige schlanke Eichen, die in die himmelhohe Sonntagsluft stiegen, mir zuzuwinken, fern, leise, aber eindringlich. Ich blickte unverwandt nach ihnen, wie auf eine höhere Erscheinung, indem ich sprach: Warum sollte dies nicht ein edler und schöner Beruf sein, immer und allein vor den Werken Gottes zu sitzen, die sich noch am heutigen Tage in ihrer Unschuld und ganzen Schönheit erhalten haben, sie zu erkennen und zu verehren und ihn dadurch anzubeten, dass man sie in ihrem Frieden wiederzugeben versucht. Wenn man nur ein einfältiges Sträuchlein abzeichnet, so empfindet man eine Ehrfurcht vor jedem Zweige, weil derselbe so gewachsen ist und nicht anders nach den Gesetzen des Schöpfers. Wenn man aber erst fähig ist, einen ganzen Wald oder ein weites Feld mit seinem Himmel wahr und treu zu malen, und wenn man endlich dergleichen aus seinem Innern selbst hervorbringen kann, ohne Vorbild, Wälder, Täler und Gebirgszüge oder nur kleine Erdwinkel, frei und neu und doch nicht anders, als ob sie irgendwo entstanden und sichtbar sein müssten, so dünkt mich diese Kunst eine Art wahren Nachgenusses der Schöpfung zu sein. Da lässet man die Bäume in den Himmel wachsen und darüber die schönsten Wolken ziehen und beide sich in klaren Gewässern spiegeln. Man spricht, es werde Licht und streut den Sonnenschein beliebig über Kräuter und Steine und lässt ihn unter schattigen Bäumen erlöschen. Man reckt die Hand aus, und es steht ein Unwetter da, welches die braune Erde beängstigt und lässt nachher die Sonne in Purpur untergehen. Und dies alles, ohne sich mit schlechten Menschen vertragen zu müssen. Es ist kein Misston im ganzen Tun. »Gibt es denn eine solche Art der Kunst und wird sie anerkannt?« fragte der Schulmeister ganz verblüfft. »Jawohl«, erwiderte ich, »in den Städten, in den Häusern der Vornehmen, da hängen schöne, glänzende Gemälde, welche meistens stille, grüne Wildnisse vorstellen, so reizend und trefflich gemalt, als sähe man in Gottes freie Natur, und die eingeschlossenen, gefangenen Menschen erfrischen ihre Augen an den unschuldigen Bildern und nähren diejenigen reichlich, welche sie zustande bringen.« Der Schulmeister trat an das Fenster und schaute etwas überrascht hinaus. »Also dieser kleine See zum Beispiel, diese meine holdselige Einsamkeit, würde ein genugsamer Gegenstand sein für die Kunst, obgleich niemand den Namen kennte, bloß wegen der Milde und Macht Gottes, die sich auch hier offenbart.« »Ja, gewiß, ich hoffe noch, euch diesen See mit seinem dunklen Ufer, mit dieser Abendsonne so zu malen, dass ihr mit Vergnügen diesen Nachmittag darin erkennen sollt und selbst sagen müsst, es sei weiter hierzu nichts nötig, um bedeutend zu sein, das heißt, wenn ich ein Maler werden kann und etwas Rechtes lerne«, setzte ich hinzu. »Jetzt habe ich, alter Mensch, wieder etwas Neues gelernt«, sagte mein Vetter gerührt. »Es ist doch höchst merkwürdig, in wie vielen Wesen der menschliche Geist sich äußern kann. Mir scheint, ihr seid auf einem guten und frommen Wege. Und wenn ihr ein solches Stück zustande bringen könnt, so möchte es leichtlich so verdienstvoll sein als ein gutes geistliches Frühlings- und Erntelied.« »He, ihr Knaben«, rief er den jungen Fischkennern zu, welche immer noch an ihrem Geschäfte waren, »holt ein Gefäß und sucht ein tüchtiges Gericht Fische aus, Aale, Forellen oder Hechte, dass die Weiber sie backen können.« Indessen waren die Mädchen wieder in die Stube gekommen und hatten teilweise unser Gespräch angehört, so daß der redselige Mann nicht verlegen war, auf einen neuen Stoff überzugehen und alle für denselben pflichtig zu machen. Ich selbst wurde wieder still und ziemlich befangen, da die zierliche Anna ungehört wieder da war und leise mit einer Base flüsterte. Der Alte sprach nun von der Ernte, von den Weinhoffnungen, von den Baumfrüchten mit dem Mädchen aber alles in einer feinen und salbungsvollen Weise, mir nebenbei manche Aufklärung gebend, wenn er meine Unbekanntschaft mit diesen Dingen voraussetzte. Ich sagte aber fürder nichts, sondern befand mich glücklich und wohlgemut in der Nähe des lieblichen Mädchens, ohne sie jedoch anzusehen und nur angenehm berührt, wenn sie einmal ihr Stimmchen erhob. Ein lieblicher Speiseduft verbreitete sich, zog die Knaben herbei und veranlasste den Schulmeister auf ein Zeichen der alten Köchin zum Aufbruch in das obere Stockwerk aufzufordern. Dort war ein kleiner, heller und kühler Saal, welcher zwischen seinen ganz geweißten Wänden nichts enthielt als einen länglichen Tisch, Stühle und eine alte Hausorgel. Der Tisch war gedeckt, wir setzten uns zu einem fröhlichen Abendessen, welches aus den Fischen bestand, so die Vettern mit wenig Bescheidenheit ausgewählt hatten. Ländliches Backwerk und Früchte und ein milder, heller Wein, an der Höhe hinter dem Hause gewachsen, bereicherten das einfache und in seiner Art doch festliche Mahl. Der Alte würzte es mit sinnigen Reden, die Jungen scherzten und gaben sich naive Rätsel und Wortspiele auf, und dies alles übergoldete ein gehobener sonntäglicher Ton, anders als ob man zu Hause und anders als ob man in einer gewöhnlichen Bauernfamilie wäre. Als wir uns genugsam erfrischt, schritt der Schulmeister zu der Orgel hin und öffnete dieselbe, dass die glänzende Pfeifenreihe zutage trat und das Innere der beiden Flügeltürchen das gemalte Paradies zeigte mit Adam und Eva, Blumen und Tieren. Er setzte sich davor, wir mussten uns in einen Kreis um ihn herumstellen, Anna teilte einige alte Musikbücher aus, und nachdem ihr Vater etwas präludiert, sangen wir zu seinem Spiele und Vorsang einige schöne kirchliche Sommerlieder und hernach einen künstlichen Kanon. Wir sangen in heiterer Freude und aus voller Brust und doch mit Maß und Haltung. Die Dankbarkeit gegen den Augenblick brachte bessere Musik hervor als die strengste Schulprobe, und ich selbst ließ mein inneres Glück unbefangen und frei in den Gesang strömen. Denn dieser Tag war für mich wieder neuer und schöner als alle früheren. Wenn wir einen Vers geendigt hatten, erklang über den See her von einer Wand im Walde ein harmonisch verhallendes Echo, die Orgeltöne und Menschenstimmen verschmelzend zu einem neuen, wunderbaren Tone und zitterte eben aus, indem wir selbst den Gesang wieder anhoben. An verschiedenen Stellen, in der Höhe und Tiefe, wurden freudige Menschenstimmen wach, welche ihre Lust in die stillwebenden Lüfte sangen und jauchzten, so daß unser Kanon, mit welchem wir schlossen, sozusagen sich über das ganze Tal verbreiterte. Doch nun mussten wir aufbrechen, da die Sonne sich schon den Bergen näherte. Der Schulmeister entließ uns mit Zufriedenheit und verabschiedete mich mit entschiedenen Zeichen des Wohlwollens. Ich musste ihm versprechen, auf meinen Streifzügen so oft als möglich in sein Tal zu kommen und in seinem Hause meinen Sitz aufzuschlagen, als ob er ebenfalls mein Oheim wäre. Anna wollte uns noch bis auf die Berghöhe begleiten, und so machten wir uns viel aufgeregter und lauter auf den Weg, als wir gekommen waren. Die Mädchen, so schon durch ein Nichts, durch die bloße freie Gelegenheit in die höchste Stimmung reiner, mutwilliger Lust versetzt, sangen fort und fort mit glänzenden Augen und verlockten uns mitzusingen, indem sie Welt- und Vaterlandslieder anstimmten. Dazwischen machte sich eine gegenseitige Neckerei mit Herzensangelegenheit unter den Geschwistern geltend, das ganze süße Geplauder jenes hoffnungsreichen Alters befreite sich aus den offenen Gemütern und umspann alle mit gern gehörten Anspielungen, verstelltem Widerstande und schelmischer Rückantwort. Nur Anna schien vor den Angriffen sicher zu sein, während sie hie und da einen schüchternen Scherz hinwarf, und ich sagte gar nichts dazu, weil mein Herz voll war von den Begebnissen des Tages. Wir standen nun auf der Höhe, welche im Glanze der untergehenden Sonne schimmerte. Vor mir schwebte die federleichte, verklärte Gestalt des jungen Mädchens, und neben ihr glaubte ich, den lieben Gott lächeln zu sehen, den Freund und Schutzpatron der Landschaftsmaler, als welchen ich ihn heute in dem Gespräch mit dem Schulmeister entdeckt hatte. Das scheidende Mädchen errötete noch stärker in die Abendröte hinein, als sie zuletzt auch mir die Hand bot. Wir berührten uns kaum mit den Fingerspitzen und nannten uns höflich Sie. Aber die Vettern lachten uns aus und die Basen verlangten ernsthaft, dass wir uns mit Du anreden sollten, da hierzulande nichts anderes geduldet würde unter jungen Leuten. So wechselten wir unsere Taufnamen, verzagt und spröde, aber der meinige schlüpfte wie ein Flötenton in mein Ohr, und als Anna schnell und ängstlich im Schatten ihrer Bergseite verschwand und wir auf der unsrigen niederstiegen, hatte ich zwei Dinge erworben: einen großen und mächtigen Kunstgönner, der unsichtbar über der dämmernden Welt hauste, und ein zartes Frauenbildchen, welches ich unverweilt in meinem Herzen aufzustellen wagte. Ende des 21. Kapitels und Ende des 1. Bandes.